1. Nach diesen Ereignissen besiegt David die Philister und unterwarf sie, wodurch ihnen die Kontrolle über ihre wichtigste Stadt entzog. 2. Besiegt auch die Moabiter und zwang sie, sich auf den Boden zu legen, sie mit einer Messen einzuteilen, Davy ließ zwei Drittel hinrichten und ein Drittel am Leben. Infolgedessen wurden die Moabiter David untertan und mussten im regelmäßig Tribut zahlen. 3. Weiterhin schlug David Herdotzer, den Sohn Rehobs und König von Zober, als dieser versucht, sein Herrschaft am Euphratstrom wiederherzustellen. 4. David nahm 1700 Reiter und 20,000 Fusseldaten gefangen, zudem ließ er fast al Wagen verdlammen, sodass nur 100 Gispan übrig blieben. 5. Als die Aramer von Damascus herbeilten, König Herdotzer von Zober zu unterstützen, totit David 22,000 Ira Manner. 6. Daraufhin stationiert David Garnison im aramäischen Gebiet von Damascus, woraufhin die Aramäer im Tributpflichtig wurden, daher schenkte David den Sieg bei all seinen Unternehmungen. 7. David erbietet die goldenen Schilder, die den Ephesieren Herdotzes gehorten, und ließ sie nach Jerusalem bringen. 8. Zusatzlich besklagnimmt König David ein betrachtlich Mengen Bronze aus den Städten Tiber und Berathai, die zuvor unter Herdotzes Herrschaft standen. 9. Als König Tu von Hamath erfuhr, dass David das gesamte Heer Herdotzes vernichtend geschlagen hat, 10. Sandte seinen Sohn Hadaram zu König David, in zu begrüßen und ihm zu seinem Sieg über Herdotzer zu gratulieren, da dieser ein früherer Kriegsgegner aus Gusen war. Hadaram überbrach David kostbar Geschenk aus Gold, Silber und Bronze. 11. König David Waitorch dies gaben dem Herrn, ebenso wie das Silber und Gold, das bereits von allen anderen unterwerfenen Volken erhalten hat. 12. Dies Scharzer stampten aus den Kriegen gegen Edom, Moab, die Ammoniter, die Philister und Amalek soe aus der Butte von Herdotzer, dem König von Zober. 13. David schloss Frieden und erlangt weiteren Ruhm. Nach seiner Rucke vom Sieg über die Aramäer besiegte Zudem 18,000 Edomiter in Salstal. 14. Ersetzte Verwalter in ganz Edom ein, sodass das gesamte Volk David untertan wurde, daher verli David den Sieg, wohin auch zog. 15. So regiert David über ganz Israel und sorgte dafür, dass seinem gesamten Volk gegenüber recht und gerechtigkeit geübt wurde. 16. Job, der Sohn der Zerujah, befehligt das hier, Warren Josaphat, der Sohn Ahilads, das Amt des Kanzlers bekleidet. 17. Zadok und Abjathar, der Sohn Ahimlechs, dienten als Priester, und Seraja war als Staatsschreiber für die Verwaltung zuständig. 18. Benajahu, der Sohn Jehojadas, hat das Kommando über die Leibwasch in, und auch David son nahm eine einflussreiche Position als Priester ein.